Fleisch? Am Mikrofon Marie-Antoinette Weck. Hallo und herzlich willkommen zum Kunstrausch auf Radio 100. Heute, am Vorabend des 200. Jahrestages der Französischen Revolution, habe ich euch was Besonderes mitgebracht. Das ist unsere neueste Errungenschaft, eine Zeitmaschine. Und die wollen wir heute ausgiebig benutzen. Nachdem in Paris letzte Woche das zweite Mal die Bastille gestürmt wurde, diesmal allerdings eine aus Pappmaché, und die Pariser alle, die das 200 Jahre Revolutionsfestprogramm gut finden, für Provinzler und Touristen also schlicht für Idioten halten, wollen wir uns damit nicht weiter beschäftigen. Stattdessen wenden wir uns den tatsächlichen Ereignissen zu und begeben uns vor Ort und Zeit. Wenn die Maschine richtig programmiert ist, müssen wir zweimal im Jahr 1789, einmal 1790 und einmal 1793 landen. Also einsteigen, anschnallen und zuhören. Guten Flug. Kunstrausch. Rathausreporter Frank saß heute früh schon in der Zeitmaschine. Sein Ziel war das Jahr 1790. Den Vortag der Föderationsfeierlichkeiten wollte König Ludwig nochmal für Werbung in eigener Sache nutzen. Was vom Hof verlautbart wird, berichtet Frank Zamis. Heute früh um 10 Uhr Pressekonferenz im Schloss Versailles. Eingeladen hatte König Ludwig und er wollte Zeichen setzen. Zeichen gegen die in seinen Augen mittlerweile stattfindende Benachteiligung des Adels. Gegen die Abschaffung der Privilegien. Da gibt es ja eindeutige Beschlüsse der Nationalversammlung, etwa folgenden Wortlautes. Die Nationalversammlung vernichtet das Feudalwesen völlig. Soweit das Zitat. Aber da gibt es auch Einschränkungen. Feudalisten können abgelöst werden, so hat die Nationalversammlung beschlossen. Und das bedeutet im Endeffekt, der Adel muss für Enteignungen entschädigt werden. Wer wollte das aber bezahlen? Also sind die Bauern wieder die Dummen. Gegen die Vorstöße aus Gruppen und Clubs um Marat wandte sich heute der König. Ich hatte Gelegenheit, ihn am Rande der Pressekonferenz dazu zu befragen. Euer Majestät, mit welcher Begründung wollen Sie die Abschaffung der Feudalrechte ablehnen? Also erst einmal muss ich dazu sagen, dass ich diese Rechte nicht so einfach abschaffen kann. Denn sie kommen, genau wie meine eigenen Herrschaftsrechte, direkt von Gott. Nun haben sich die Führer der Revolution eindeutig für die Abschaffung der Adelsprivilegien ausgesprochen. So eindeutig auch wieder nicht. Immerhin hat die Nationalversammlung mir für alle ihre Beschlüsse ein Vetorecht eingeräumt, gerade weil ich damals ausgeführt hatte, dass der weiteren Benachteiligung von Adel und Geistlichkeit nicht Tür und Tor geöffnet werden dürften. Ich habe dieses Vetorecht und ich werde es auch in Anspruch nehmen. Kann das aber nicht zu einer weiteren Eskalation in Paris und in den Provinzen führen? Das muss ich hinnehmen. Natürlich bin ich den Adligen als meinen Vasallen zu lehnsherrlichem Schutz verpflichtet. Und diesen Schutz braucht der Adel heute mehr denn je. Vielen Dank, Sire. Was seine Majestät da ausführt, ist richtig und auch wieder falsch. Denn das angesprochene Vetorecht der Nationalversammlung ist nur ein aufschiebendes und kein absolutes Recht. Und dieses Recht wird auf die Dauer die Durchsetzung der Bürgerforderungen nicht verhindern können. Kurz und gut, der König bunkert, bringt Gemeinplätze wie das Gottkönigtum ins Spiel, Fakten, die zwar unbestritten sind, die jedoch auch nicht weiterhelfen. Man weiß in der gegenwärtigen Situation bei Hofe nicht, ob die Linie des Königs mit den Realregierungsfraktionen, hinter denen Lafayette steht, abgestimmt worden ist, oder ob der König diese Linie allein von rechten Hofkreisen beraten durchzieht. Wenn man sich am Hof und in Paris umhört, gewinnt man auf jeden Fall den Eindruck, dass der Regent durch sein zielloses Lavieren hauptsächlich zur Einigung der verschiedenen Strömungen innerhalb der Revolutionsführung beiträgt. Hinter vorgehaltener Hand sagte mir ein Anhänger Marats, wenn der König weiter so eine harte Linie fährt, könnte ihn das politisch den Kopf kosten. Angesichts des immer stärker werdenden Unmutes innerhalb der Bauernschaft und des Stadtpöbels muss sich der Hof fragen lassen, ob er nicht eine härtere, stärker Reformen zugeneigte Gangart einlegen sollte. Das Brotverteilen in Paris, das die Königin Marie und ihre Hofdamen letzte Woche veranstaltet haben, kann ja wohl nur als Schauaktion für die Presse bewertet werden. Danke, Frank Zamis. Oh. Wir werden jetzt ein kleines Experiment starten, von dem wir noch nicht so ganz genau wissen, ob es klappt. Bisher haben wir uns selbst zwar auf Zeitreise begeben können, ob das Experiment aber auch andersrum funktioniert, das wird sich gleich zeigen. Technikerin Susi Verli macht gerade die letzten Programmierungen für unsere Zeitmaschine. Eingestellt hat sie das Jahr 1793, ganz genau den 21. Januar. Und wir haben die Maschine auf eine bestimmte Person programmiert. Live im Studio von Radio 100 erwarten wir den Henker von Paris. Er hieß Henri Sanson. Er war es, der die berühmt-berüchtigten Septembermorde des Jahres 1792 ausführte. Und wenn wir ihn richtig erwischen, bereitet er sich darauf vor, Ludwig den 16. zu enthaupten. Oh, huch, das scheint ja geklappt zu haben. Bonsoir, Monsieur Sanson, n'avez pas peur. Ach, was rede ich da, Angst haben Sie als Henker sowieso kaum. Monsieur Sanson, wie wird man eigentlich Henker? Ja, normalerweise vererbt sich das Amt des Henkers vom Vater auf den Sohn. Mein Vater zum Beispiel, Charles Jean-Baptiste, übernahm siebenjährig das Henkeramt, weil als sein Vater starb, also mein Großvater, ging es ohne viel Federlesen an den Sohn eben über und der war erst 7 Jahre alt. 7 Jahre, aber als Kind kann man doch nicht köpfen, rädern oder vierteilen, also ich meine allein der Kraftaufwand. Ja, natürlich nicht, das haben dann die Henkersknechte gemacht, aber eine Enthauptung wurde nur durch die Anwesenheit des Henkerkindes rechtsgültig. Seit wann liegt denn das Henkeramt nun genau in Ihrer Familie? Tja, das hat meine Familie praktisch erheiratet. Vor gut 100 Jahren, 300 Jahren von hier aus gerechnet, verführte Charles Sanson, mein Urgroßvater, die Tochter des damaligen Henkers von Paris. Der Henker erfuhr von der Verführung und malträtierte daraufhin seine Tochter mit dem spanischen Stiefel, um den Namen des Unheils zu erfahren. Ja, waren harte Sitten damals. Zufällig war mein Urgroßvater gerade in der Nähe und stellte sich. So kam es dann zur Heirat. Charles Sanson musste das Henkeramt dann gleich mit übernehmen. Mit der Tochter, nämlich Meister Joan, der Vorgänger unserer Familie, sprach damals die berühmt gewordenen Worte, wer ohne Scham die Tochter des Henkers verführt, kann seinen Fehler nur dadurch wiedergutmachen, dass er selbst Henker wird. Und so, darf ich schließen, kam die Familie Sanson ans Henkeramt. Ja, das ist ja sehr interessant. Und wann sind Sie nun Henker geworden? Offiziell erst 1778. Und inoffiziell? Schon 24 Jahre vorher. Ich war damals 15 Jahre alt. Mein Vater litt an einer unheilbaren Krankheit und konnte nicht weiterarbeiten, also übernahm ich seine Arbeit provisorisch. Sie arbeiteten also 24 Jahre lang provisorisch? Genau, aber das ging nicht ganz so reibungslos über die Bühne. Es gab viele Neider, die mir das Amt entreißen wollten. Aha. Monsieur Sanson, Sie haben ja das Scharfrichterhandwerk noch so richtig von der Axt angelernt. Richtig, mit der Einführung der Guillotine geht das Handwerk natürlich den Bach runter. Ja, ich kann mich noch erinnern. 1788, glaube ich, fand die letzte Räderung statt. Unser Radio hat damals groß darüber berichtet, weil es zu großen Unruhen im Volk kam. Naja, es war damals halt so, dass das Volk der Meinung war, der Delinquent sei unschuldig. Als es zur Vollstreckung kommen sollte, nämlich der Räderung am lebendigen Leib, nahm der Unmut immer größere Dimensionen an. Schließlich stürmte die Menge das Schafott, befreite den Verurteilten und zertrümmerte mein ganzes Handwerk samt Zubehör. Ich entkam damals der wütenden Menge nur, weil einige Besonnene aus dem Volk, namentlich ein Grobschmied, die Menge zurückhielten und mich in Sicherheit brachten. You gentlemen who think you have a mission. Purges of the 7 deadly sins should first sort out the basic food position, then start your preaching. That's where it begins. Your lot who preach restraint and watch your waist as well should learn for once the way the world is run. However much you twist or whatever lies that you tell, food is the first thing, morals follow on. So first make sure that those who are now starving get proper helpings when we all start carving. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that millions are daily tortured, stifled, punished, silenced, and oppressed. Mankind can keep alive thanks to its my Pistolax. Ja, zu Gast im Studio immer noch jemand, den wir eben mit unserer Zeitmaschine aus vom Jahr 1793 rübergeholt haben, den Henker von Paris, Henri Sanson. Ja, wie gesagt, wir haben eben über das Jahr 1788 geredet und die Scharfrichtertechnologie schreitet unaufhaltsam voran. Im Frühjahr 91 war dann die Guillotine so gut wie fertig. Sie haben damals ja auch reichlich Anteil an der Entwicklung der Guillotine gehabt. Aber eigentlich fing alles im Oktober 89 an, als der Deputierte des Dritten Standes, Dr. Guillotin, in der Nationalversammlung einen Antrag stellte. Und zwar wollte der erreichen, dass die Todesstrafe ausnahmslos für alle gilt. Das wurde auch begeistert angenommen, schließlich sollte auch der Adel dran glauben. Guillotins zweiter Antrag allerdings kam nicht durch. Er verlangte, dass Hinrichtungen nur noch per Enthauptung durchgeführt werden, weil das die sicherste, schnellste und am wenigsten schmerzhafteste Methode sein sollte. Dieser Antrag wurde dann erstmal vertagt, bis ein neues Enthauptungssystem auf dem Markt sei. Wie gesagt, Sie waren daran beteiligt. Was waren denn die größten Schwierigkeiten bei diesem neuen Enthauptungssystem? Ja, aus der Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass die größte Schwierigkeit darin liegt, beim Enthaupten, dass die Hinzurichtenden sich nie richtig ruhig verhalten. Das heißt, will man einen präzisen Hieb führen, müssen die Gehilfen den Delinquenten festhalten, was natürlich die Gefahr mit sich bringt, dass der Scharfrichter seine Gehilfen verletzt. Ja, das wollen natürlich, will ja so keiner so richtig. Also die Delinquenten sind dann unruhig und erschweren sozusagen die Arbeit. Richtig. Oft sind sie aber auch einfach zu geschwächt und können sich nicht mehr auf den Knien halten und fallen immer wieder zur Seite. Schlimmer aber sind die Tobenden. Es ist mir schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich nicht richtig getroffen habe und dann musste ich die Tobenden richtiggehend auf dem Schafottpodium zerhackstücken, was natürlich an der Berufsehre kratzt und dem Ansehen auch irgendwie schadet. Ja, Sie haben dieses Problem ja dann mit dem Schaukelbrett gelöst. Ja, Guillotin und ich hatten uns schon monatelang die Köpfe zermartert, wie das neue Gerät nun aussehen soll. Endlich hatte ein befreundeter deutscher Mathematiker Schmidt, hieß er übrigens, die bahnbrechende Idee. Zwei senkrechte Balken, zwischen denen die breite Stahlklinge hing und die man mit einem leichten Seil bedienen konnte. Soweit waren wir teilweise auch schon. Das Beste aber war, dass der Delinquent der ganzen Leibeslänge nach auf ein Schaukelbrett gefesselt war. Lässt man das Brett hinunter, senkt sich der Kopf genau auf die richtige Stelle, also wo das Fallbeil eben auftreffen soll. Ja, und wie ging es mit der Entwicklung weiter? Nun, im April 91 stellte Guillotin der Nationalversammlung den Apparat vor, wobei er vor lauter Übereifer und Begeisterung große Lachstürme hervorrief. Ja, das müssen Sie jetzt mal genauer erklären. Ja, zuerst führte er aus, dass diese neuartige Apparatur kein Leiden mehr bei der Enthauptung verursacht. Vielmehr spüre man eine frische Brise am Hals. Weiter sagte er, ich habe hier extra ein Protokoll der Nationalversammlung mitgebracht. Mit dieser Maschine will ich Ihnen in einem Augenblick das Haupt von den Schultern herabtanzen lassen, ohne dass Sie nur das Geringste verspüren. Wenn man den Zeitungsartikeln glauben darf, war das wohl eine der heitersten Sitzungen der Nationalversammlung überhaupt. Ja, aber dann hat es doch noch ein Jahr gedauert, bis die Guillotine eingesetzt wurde. Ja, es gab dann noch einen endlosen Papierkrieg, Sie kennen das ja, bis die Genehmigung endlich da war. Dann mussten noch einige Versuche gemacht werden, weil man nicht wusste, ob das Fallbeil nun eine Halbsichel oder die Form einer Schrägschneide haben sollte. Bei einem Test mit drei Leichen war dann ganz eindeutig die Schrägschneide Sieger. Die Sichelschneide durchschnitt den Hals bloß bis zur Hälfte. Mhm. Wie verlief denn die erste Hinrichtung? Es gab damals im April 92 ja einige Besorgnis, dass es schief gehen könnte. Der Generalprokurator Röderer fürchtete sogar, dass die Maschine durch das Volk herabgewürdigt werde. Ja, das war dann alles halb so schlimm. Es war irgendwie so ein Tohuwabohu vorher, aber es ging dann alles eigentlich ganz ruhig vonstatten. Gleich beim ersten Mal zeigte sich auch dann der große Vorteil der Guillotine. Der Delinquent war nämlich dermaßen geschwächt, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte. Bei einer profanen Axtenthauptung hätte es wieder einen riesen Wirbel gegeben, er wäre zur Seite gefallen und man hätte nicht richtig getroffen und das ganze Trara drumherum. Aber so ging eben alles fabelhaft auf die Schaukelbinden, in die richtige Lage senken und das Fallbeil lösen, fertig ist die Schoße. In letzter Zeit hatten Sie ja sehr viel zu tun. Ich denke da an die sogenannten Septembermorde im vergangenen Jahr. Ja, wir hatten praktisch einen 15-Stunden-Tag. Aha. Morgen nun sollen Sie Ludwig den 16. enthaupten, besser gesagt den Bürger Louis Capet. Wie fühlt man sich dabei? Ach, Kopf ist Kopf, da gibt's eigentlich keinen großen Unterschied. Und wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus? Ja, nach der Königsenthauptung wird die Guillotine erstmal auf dem Platz de la Réunion errichtet und dann muss ich noch einige Verbesserungen vornehmen, damit es mit den Mehrfachenthauptungen besser klappt. Das war noch ein Problem bislang. Nun ist es ja so, dass es auch einige Kritik gibt an der neuen Enthauptungsmethode. Die Anatomistengruppe Schmerzfreies Köpfen hat darauf hingewiesen, dass das Abschneiden der Köpfe so schnell erfolgt, dass das Leben gar nicht so fix entfliehen kann. Also das Bewusstsein bleibt erhalten, sodass der Kopf die Abtrennung vollständig miterlebt und der Schmerz nachträglich auf die grässlichste Weise einwirkt. Solange wir nichts Besseres haben, werden wir wohl bei der Guillotine bleiben. Ah, salut. Merci bien. Das war Henri Sanson, Henker von Paris, im Gespräch mit Radio 100. Werbung. Hola Leo, liebe Leute, ein kleiner Tipp. Macht doch den Taxischein bei Cottbus Taxi, direkt am Lausitzer Platz. Freundlich und einfühlsam. Werdet ihr umfassend auf den abwechslungsreichen... Folgen Sie dem grünen Chefi, los! ...und einträglichen... ...Taxijob geschult. Aufsetzen! Cottbus-Taxi am Lausitzer Platz, die ultimative. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, A, S, T, U, V, W, X, X, X, X-Tone. X-Tone. Schallplatten, CDs, Schallplatten. Karl-Marx-Straße 43, zwischen Hermannplatz und Rathaus Neukölln. New Neuschallplatten, Potsdamer Straße 106, M Made in Berlin. New Neuschallplatten. Bevor Sie alle renommierten Computerläden Berlins von A bis Z durchackern, kommen Sie besser gleich zu A&C Computer. Hardware, Software, Spiele. A&C Computer in Neukölln, Emser Straße 18. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Wouhou! En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi pour moi, à se faire à une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un alien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. S'envoyer du paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Erste halbe Stunde unserer Kunstrausch-Zeitreisen in die Jahre der Französischen Revolution haben uns ausschließlich an die Brennpunkte der politischen Ereignisse geführt. Aber schließlich ist der Kunstrausch eine Kultursendung und deshalb haben wir unseren Mitarbeiter Harald Asel auch nochmal in die Zeitmaschine gesetzt. Sein Auftrag? Die Pariser Theaterszene des Jahres 1789 zu beleuchten. Bis kurz vor Beginn der Sendung wussten wir nicht so recht, ob er überhaupt zurückkommt. Schließlich gilt Harald innerhalb der Redaktion als Experte für Hochkultur und das scheint eine gefährliche Vorliebe in revolutionären Wirren zu sein. Aber Harald konnte auch dem kulturellen Volkszorn etwas abgewinnen, hier der Bericht seiner Zeitreise. Ich komme gerade vom Theater de l'Assommoir Comique. Dort hat sich heute Abend während der Vorstellung ein ganz unglaublicher Vorgang begeben, der für die ereignisreichen Tage, die uns zu erleben vergönnt sind, nicht außergewöhnlich ist. Wer glaubte, dass das Feuilleton in Paris von der bürgerlichen Aufbruchsstimmung unberührt sei, der sieht sich jetzt getäuscht. Seit der dritte Stand sich zur Nationalversammlung erklärt hat, vergeht kein Tag, an dem nicht mindestens ein Theaterdirektor sich in einer Pressekonferenz zu Wort meldet. Immer geht es um die katastrophale wirtschaftliche Situation unserer Kulturlandschaft. Immer auch um die Privilegien der sogenannten aristokratischen Theater, an der Spitze natürlich die Comédie Française und die Oper. Im Theater de l'Assommoir Comique hat nun der dort ansässige Prinzipal den Worten Taten folgen lassen. Pierre Blanchet-Valcourt, so heißt der Mann, riss heute Abend, wenige Minuten nach Beginn der Vorstellung, den Vorhang herunter und schrie, es lebe die Freiheit. Ist dieser Ausbruch patriotischer Gesinnung des ehemaligen Wanderschauspielers noch zu verstehen, so bereitet der Vorhangriss der gebildeten Theaterwelt erhebliches Kopfzerbrechen. Auf Einspruch der aristokratisch gesinnten Kulturpolitiker wurde diesem Theater der durchsichtige, milchige Vorhang verordnet, wie Kritiker meinen, damit niemand merkt, wie gut die Inszenierung ist. Wird Blanchet-Valcourt nun noch die zugesagten Lottomittel erhalten oder muss für ihn und ähnlich rebellische Theaterleute eine andere Unterstützung ermöglicht werden? Anglistisch Gebildete sprechen bereits von einem Off-Topf. Dieses Ereignis wirft ein deutliches Licht auf die von uns schon oft beklagte, heruntergekommene Kultursituation in unserer Stadt Paris. Alle Versuche des ersten und des zweiten Standes mit groß angelegten international besetzten Festen, die katastrophale Ungerechtigkeit des politischen und des sozialen Systems zu verschleiern, sind wohl endgültig gescheitert. Zwar hat die Pressereferentin der Comédie Française, Frau Kuschli, darauf hingewiesen, dass sie am meisten für den dritten Stand getan hätten. Aber es war doch der ökonomische Druck, der dazu geführt hat, dass vor ein paar Jahren endgültig auf das Parkett bestuhlt wurde. Die unwürdige Steherei bei Schauspielaufführungen ist damit zu Ende gegangen. Eine unwürdige Steherei von Aufführungen, deren Länge vielleicht dem gelangweilten Adel, aber nicht der arbeitenden Bevölkerung gefiel. Voreilige Kommentatoren der vulgärbürgerlichen Presse haben das als Sieg der Vernunft gefeiert. Doch klingt mir immer noch das Wort von Jean-Baptiste Antoine Soir in den Ohren. Der Pariser Oberzensor hatte vorgestern in einer eilends anberaumten Pressekonferenz, in der sich die Journaille mit von der Aristokratie bezahlten Lachsbrötchen vollstopfte, erklärt, dass es Zensur immer gegeben habe. Er freue sich deshalb auf erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Nationalversammlung. Die Abschaffung der Stehplätze habe, so der Mann, vor dem alle Literaten zittern, die Abschaffung habe kühlende Wirkung auf die erhitzten Gemüter. Deeskalationsstrategie also. Sollten sich die Realos in der Nationalversammlung durchsetzen, und es spricht einiges dafür, dann könnte die Oper frohlocken und weiter auf ihre unpolitischen Schäferspiele setzen, statt den Sturm auf die Bastille zum Sujet zu machen. Was uns einen sollte, über alle Grenzen hinweg, das sollte die Liebe zum Theater sein. So schwadronierte in breitestem Lakaienösterreichisch der Intendant der Comédie Française. Jeder weiß in dieser Stadt, dass er seinen Posten nur der Protektion der Königin Marie Antoinette verdankt. Wie also wird es weitergehen in diesem heruntergekommenen Theater Paris? Möglicherweise werden jetzt spontan viele neue Theatergruppen gegründet, denen patriotische Gesinnung über schauspielerische Qualität geht. Diese sollten sich aber baldmöglichst zu einer Selbsthilfegruppe, ich schlage den Namen vor, Spott Paris, zusammenschließen, um an die frei werdenden Gelder heranzukommen. Seit Louis XVI den Finanzminister Necker entlassen hat, gärt es auch bei der Künstlerförderung. Doch es hat keinen Sinn, auf Entscheidungen der Nationalversammlung zu warten. Nun gilt es, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Der Verband patriotischer Schauspieler, dessen Vorsitzender der eingangs erwähnte Vorhangreißer Pierre Blanchy-Valcourt ist, lädt für morgen Abend zu einer Podiumsdiskussion ins Theater de l'Assommoir Comique. Ob der Pariser Zensor Soir auch daran teilnimmt, war trotz Rücksprache mit seinem Sekretariat zur Stunde nicht zu erfahren. Redakteur Volker Gunske ließ es sich heute nicht nehmen, die Zeitmaschine mal zu benutzen. Sein Ziel war der 15. Juli 1789, also übermorgen vor 200 Jahren. Die Waffenkammern sind geplündert, die Bastille gestürmt, Paris ist in heller Aufregung. Bleich und sichtlich geschockt entstieg Volker der Maschine und murmelte, das war ja schlimmer als Kreuzberg. Hier sein Kommentar. Gestern hat der bereitgewaltige Mob zum wiederholten Male zugeschlagen. Er hat die Waffenarsenale im Invalidenhaus geplündert und die Bastille gestürmt. Wir haben es hier mit extremistischen Gruppen zu tun, die durch Alkohol emotional hochgeputscht auf staatliche Symbole reflexhaft reagieren. Gerade mal 7 Insassen fanden sich in der Bastille. Fast alles von ihren Familien abgestorbene Adelsjünglinge. Unter ihnen der bekannte Pornograf Marquis de Sade. Hatte der 4. Stand ein Interesse, diese Gestalten zu befreien? Sicherlich nicht. Aber die Bastille gilt immer noch als verhasstes Symbol staatlicher Autorität, weil sie vor langer Zeit mal ein richtiggehend politisches Gefängnis war. Was also soll dieser vollkommen sinnlose Gewaltausbruch? Mit ihm wird das langsam wieder aufgebaute Vertrauen zwischen Staat und Bevölkerung mutwillig aufs Spiel gesetzt. Gerade hatte ein Dialog zwischen den rivalisierenden Gesellschaftsgruppen begonnen. Da müssen bewaffnete Banden und ausländische Gruppen alles wieder zunichte machen. Der Hass auf den Staat und seine Institutionen ist jenseits aller Fassbarkeit. Hier ist ein Verlust an Zivilität zu konstatieren. Wer gesehen hat, wie die royalistischen Regimenter mit aller Entschiedenheit deeskaliert haben, der muss seine liebgewordenen, einfachen Feindbilder über Bord werfen. Das politische Klima in dieser Stadt hat sich geändert. Wer das nicht einsehen will und an seinen alten Weltbildern klebt, muss isoliert werden, sofern er sich nicht selbst außerhalb jeder Zivilität stellt. Wer nicht hören will, muss fühlen. Das ist die Lehre vom 14. Juli. Sicher. Der Sturm auf die Bastille hat hohen Symbolwert, aber realpolitisch ist er ein Nichts. Die Schüsse in der Bastille haben den reformfreudigen Kräften gegolten. Ihr Verhandlungsspielraum hat sich dadurch eingeengt. Ganz zu schweigen davon, dass dem Adel hiermit in die Hände gespielt wurde. Er hat jetzt den besten Vorwand geliefert bekommen, erneut die Regimenter zu verstärken. Chaotisierte Banden, die vollkommen autonom politisches Geschirr zerschlagen, dienen nicht der Revolution, sondern der Reaktion. Wir können nur beten und hoffen, dass der König und der Adel ihre besonnene Deeskalationsstrategie weiterfahren. You're quite hostile. hoffnungslos verschütt gegangen ist leider unsere Zeitreisende in Sachen Aufstand der Marktfrauen. Vielleicht haben die Dissonanzen, die im Anschluss an den Kunstrausch Sinniges und Unsinniges zu den Themen Essen und Revolution verbreiten wollen, ja mehr Glück beim Auffinden unserer Marktfrauenreporterin. Vielleicht bevorzugt die aber auch einfach die ungleich kämpferischere Frauensolidarität vor 200 Jahren. Keine Solidarität jedenfalls erfuhr eine Französin, die wohl als Marianne in die Geschichte eingehen wird. Nachdem erst Brigitte Bardot und dann Catherine Deneuve als Modell für Frankreichs Nationalsymbol hatten herhalten müssen, wurde in diesem Jahr ein Mannequin zur Nachfolgerin gekürt. Inès de la Fressange heißt sie und war bisher Model für Chanel. War, denn Chanel-Star-Couturier Karl Lagerfeld hat ihr gekündigt. Für ihn sei die Marianne Symbol für Bürgerlichkeit und Spießertum und damit wolle das Haus Chanel nicht in Zusammenhang gebracht werden. Der Zusammenhang von Revolution und Volk ist den Franzosen 200 Jahre nach dem 14. Juli offensichtlich abhanden gekommen. Eingeladen zu den Feierlichkeiten sind die Regierungsvertreter samt Staatsbesuch der anlässlich des Weltwirtschaftsgipfels in Pariswald. Abschirmen lassen die sich von 30.000 Polizisten, der Flugabwehr und dem Militär. Die halbe Stadt ist für Normalbürger gesperrt. Eine Revolutionsfeier ohne das Volk. Ganz frei, ganz brüderlich, ganz gleich. Yeah. Heute eher revolutionär als aktuell. Redaktion und Aufnahmeleitung hatte Volker Günzke. Technik hat Susi Werli gefahren. Noch ausgesucht. Und schönen Abend noch, sagt Annette Schäfer. Aber wir zerbrechen uns den Kopf für euch. Boxengruß, das Team für guten Ton. Am Maybachufer, 14 bis 15. Mach schon, Igel, den Schlüssel. Nee, ist nicht. Keiner mehr da. Und was jetzt? Sofortservice. Aber fix. Und Dietrich. Psst, was denn? Dann nimm doch gleich meine Schuhe mit. Zum Glück gibt es den Sofortservice. Schlüsseldienst und Schuhreparatur. Gravuren, Firmenschilder und Stempel. Sofortservice. Zweimal in Berlin. In Neukölln, Hermannstraße 58 und in Schöneberg. Potsdamer Straße 142, Ecke Bülowstraße. Uhr. Hier ist Radio 100 mit letzten Meldungen.